Diffusorsas oppe til Gressegården! Ja, hallo, ihr Rübensüßchen. Es ist Freitagabend. Herzlich willkommen zu Musik aus Flingernort von und mit Sam Hoppstedt und Katha Labonte. Ihr hört jetzt die Sendung mit der abwechslungsreichsten Musik aus Düsseldorf, der ganzen Galaxis und noch darüber hinaus. Heute an meiner Seite der Tobi und Sam Hoppstedt. Hallo. Hallo. Hallo. Ja, wir hatten uns ja schon lange nicht mehr über Fortuna Düsseldorf unterhalten. Jetzt nicht etwa, weil die Fortuna so grottenschlecht gespielt hat, ganz im Gegenteil. Sondern weil schlicht und ergreifend Winterpause war. Aber es gab ja trotzdem noch genug über Fortuna zu berichten. Ist klar, Tobi. Na? Aber das lassen wir heute mal beiseite. Fakt ist, es bringt meistens nichts. So ein Trainerwechsel. Das beste Beispiel ist der VfB Stuttgart, wo es mit dem neuen Trainer nur noch viel schlechter geworden ist. Andere Vereine wie Bayern München halten am Trainer fest und der Erfolg gibt auch Fortuna Düsseldorf recht. Die Mannschaft ist, wie vor Saisonbeginn prognostiziert, von der Substanz her wesentlich stärker als die von 2012, wo ja auch mit dem Einzug in die Bundesliga zwei Erfolgsgaranten die Fortuna verließen, nämlich Beister und Rössler. Der Rotzlöffel. Genau, Rotzlöffel. Armin Fee, der Ex-Trainer von Eintracht Frankfurt, der mich nicht nur frisurtechnisch stark an Horst Seehofer erinnert. Versuchte mit immer neuen Spitzen damals Fortuna Sand in die erfolgreiche Maschinerie zu streuen. Wer redet heute noch über Armin Fee? Jetzt geht es also am Sonntag gegen den RB Leipzig. Dein Lieblingsverein. Genau. Nachdem wir uns ja in der vergangenen Woche in Augsburg für die Heimniederlage revanchiert haben, wäre ein Heimsieg gegen Leipzig für mich das Allergrößte. Also ich denke auch, mindestens ein Punkt sollte drin sein. Drin sein sollte jetzt auch die Musik, die ihr sonst nirgendwo hören könnt. Und dazu gibt es Comedy aus Düsseldorf von der Twin Comedy. We'll be right back. seasons are on, with a failing memory, expecting to be free. We share some lies turns into facts, others in a heart attack. But whatever they say, and whoever we pray, the end we live alone, embedded into stone. Thank you. Just hold our own, that we not keep this freedom for ourselves. It is essential that we extend freedom, extend it to all the world. Strong, so how strong? Schatz, was gibt es heute Abend Leckeres zu essen? Lass euch richtig verhessen, Hund. Was sagst du, Lieblings? Lass euch richtig verhessen, Hund. Ersparen Sie sich unliebsame Überraschungen. Hören Sie einfach jeden Freitag Musik aus Flingern Nord. Die mit der Goldkante. Tun Sie es, bevor es eine andere tut. Martha, hör auf, so viele Apfelsinen zu essen, da kriegst du nur noch mehr von die Orangenhaut. Nicht nur an den Beinen, womöglich noch am Gesicht. Herbert, wie oft habe ich dir schon gesagt, dass das eine mit dem anderen nichts zu tun hat? Du kriegst ja von Spaghetti Polonaise auch keine Pappnase. Wie, was? Spaghetti Polonaise? Herbert, bevor du mit mir das Diskutieren übers Essen anfängst, sag mir doch mal lieber, was es heute Abend Schönes im Fernseher gibt. Jawohl, mein Truthahn. Hier, ein Mann sucht sich selbst. Das ist bestimmt Blinde Kuh Solo. Herbert, kein Kinderprogramm. Oder hier, eine neue Quiz-Sendung für Installateure. Riechen Sie Ja's? Herbert, auch keine Quiz-Sendung. Hier, der amerikanische Traum vom Milliardär zum Tellerwäscher. Der Albtraum von Donald Trump. Herbert, auch keine Doku. Findest du keinen Krimi? Mach da. Ich glaube, ich schreibe bald selbst ein Drehbuch für einen Thriller. Ich weiß auch schon den Titel. Ha, lass mich raten. Herbert und die verwesten Briketts. Wie, was? Nee, ich hätte einen Hammertitel. Der Peterwagen kommt. Warum nicht gleich ein Schupo räumt auf oder hinter schwedischen Gardinen in Finnland? Mach da! Oder über den Dächern von Flingern. Ich drehe Licht hat Ja's ab. Ach, Herbert. Attention all personnel. Es ist fast, als wenn das verlorene Paradies zurückgekommen wäre. Wenn man dazu die Musik hat. Musik aus Flinger Nord. Guten Tag. Guten Tag, was kann ich für Sie tun? Ich hätte gerne ein Teilchen. Gerne eine Rosinenschnecke? Nein, bloß nicht mich. Ich hätte gerne einen Amerikaner. Nein, bitte nicht. Nimm doch den blöden Berliner. Wie den blöden Berliner? Hast du mal die Hauer von der gesehen, wenn du die Futterluke aufmacht? Junge, wo die reinbeißt, da wächst kein Gras mehr. Das kann ich dir flüstern, Bube. Vielleicht nehme ich ja den Berliner. Siehste, du blöde Arschkröte, das kommt von dem Säbelchen, ihr Laber. Also einmal den Berliner. Darf es sonst noch etwas sein? Wenn ich es mir recht überlege, geben Sie mir den Amerikaner dazu. Nein, ich will nicht. Und die Rosinenschnecke auch. Hilfe, Hilfe, Polizei! Das macht 3,50 und guten Appetit. Na, zum Glück steck ich ja ganz unten in der Tüte. Vielleicht kann ich unterwegs abhauen, einen Tunnel graben oder so. Ach, Berliner. Ach, Berliner. Ach, Berliner. sexy right now. You and your girls are looking good. Look, once I take off your jackets, what's your name, baby? Word? Okay. Tell your friend right here, this my man Buster. Huh. I know you starving for this shit, baby, I'm feeling your hunger. I'm so clean, call a nigga Felix Unger. So what if I said it, baby, I'm still gonna tell ya. I hope your ass bigger than Winona and Thelma. Listen, it's Busta Rhymes, bitch, I ain't never fail ya. Your ass all over like paraphernalia. See, the police gon' jail ya for walking around with the kind of ass that'll kill ya now. Don't worry about it, I got money to bail ya. Shorty stacking like a mule, type of shit that'll scare ya. Headboard bang, bump the side of your head. Watch how your ass spreads, spill all off the side of the bed now. Now what you do to the dread, baby? Your ass really changed what he initially said. Because a nigga dead, but fuck him. Cause now we vibing and talking and shit. I love to hear your ass go when you walking and shit. Move, girl, like your ass on fire. Like your ass on fire. Move, girl, like your ass on fire. Like your ass on fire. Move, girl, I let your ass on fire. I let your ass on fire. Move, girl, I let your ass on fire. Bitch, I like that ass on fire. Move, girl, I let your ass on fire. Bustin', baby, I know you probably really need a tablecloth to cover your ass. Digging in your pocket while you're rubbing your ass. Shit so big, just put the club in your ass. Rip the H2, park it right in front of your ass. I see a little gap between your cut and your ass. And make you jump inside the whip and smoke a blunt with your ass. I'm saying, the shit is spread like a rash. The way they ass wiggle, see, I got the shit on the smash. Now listen, I let the L smell a whiff of the hash. Bag all the bitches, now watch you see me zipping the flash. I'm saying, now I'ma put you on blast. It's like a tint window when you put your shit on a glass. Bust right through the window, then it sit on a dash. And have a nigga driving reckless till you're making them crash. Come on, we making money and shit. Now pop your muffin while we be watching you shaking your shit. Move, girl, like your ass on fire. Like your ass on fire. Move, girl, like your ass on fire. Like your ass on fire. Move, girl, I let your ass on fire. I let your ass on fire. Move, girl, I let your ass on fire. Bitch, I like that ass on fire. Move, girl, I let your Welcome ass on fire. Welcome to High and Hazy, Bill. And make you wanna dance till you break your heels. I know you love the way the girls make you feel. Now watch me get deeper than the Navy SEAL. Navy SEAL? You got a crazy feel. Shit feel like you in a danger field. Hypnotized, fucking in the days for real. That's exactly why we call this one Hazy Bill. Hazy Bill. Baby, just shake your ass till you spread on the floor. I noticed that your ass too big for your drawers. You need a chiropractor just to marry your ass. To tell the truth, you need a tractor just to carry your ass. For real, you motherfuckers probably think that I'm playing. I bitches love to talk and all that other shit I be saying. And going, see how you putting it down? I love the way you shake and throw it around. Girl, like your ass on fire. Like your ass on fire. Move, girl, like your ass on fire. Like your ass on fire. Move, girl, I let your ass on fire. I let your ass on fire. Move, girl, I let your ass on fire. Bitch, I like that ass on fire. Welcome to High and Hazyville. And make you wanna dance till you break your heels. I know you love the way the girls make you feel. Now watch me get deeper than a Navy SEAL. Navy SEAL? You got a crazy feel. Shit feel like you in a danger field. Hypnotized fucking in the days for real. That's exactly why we call this one Hazyville. Hazyville. Ha, ha. Du kommst jetzt in die Aufbereitung. Aber Chef, das kannst du nicht sein. So kommst du. Du kommst jetzt nach München. Aber Chef, da... Kein Bierwuchs. Bleiben Sie in Düsseldorf, bei Musik aus Flingern Nord. Nur noch eine Werbung, sind wir gleich wieder für Sie da. Das Warten hat ein Ende. The waiting has an end. Sie ist da, die neue Nudel, Bagatelle. Mit ihr kann alles geschehen. Bagatelle! Die erste Nudel, die Sie weder sehen noch schmecken können. Try Bagatelle and believe me, this makes me totally ready. Bagatelle. Null Kalorien, null Geschmack. Try the challenge. Bagatelle. This makes you so fast, nobody after. Let me tell you, my friend, about a diamond I once owned. I found it on Goliath's moon. It was hidden in the center of the cold. I saw devoted to a man with wings and a halo for a head. I breathed a sigh, said goodbye, thought I'd never see my diamond again. I found it in a market, but I could not pay the cost, for I've never been a rich man, so now my diamond is lost. Could there be another diamond on Goliath's moon? Do you think that we will find it? About a diamond I once owned. I found it on Goliath's moon. It was hidden in the center of the gold. I sold it to a man with wings and a halo for a head. I breathed a sigh, said goodbye, thought I'd never see my diamond again. Tut mir fürchterlich leid, dass wir an der Stelle rausgehen müssten. Das ist eine australische Gruppe mit dem Namen Southern Empire. Southern. Southern. Das ist doch richtig schön. Deutsch-Englisch. Was für ein Zausel? Jo. Ich verspreche, beim nächsten Mal spielen wir den Titel direkt am Anfang und wir spielen ihn natürlich aus. Das ist immer der Nachteil, weil so schnell kann eine Stunde vorbei sein. Wenn ihr uns etwas schreiben wollt, dann könnt ihr das gerne machen. Bitte eure E-Mail an sb@duesselwelle.de oder an katalabonte@gmx.de. Und wie immer an dieser Stelle noch ein Hinweis in eigener Sache. Ihr könnt uns jeden ersten, dritten und vierten Freitag hören, wenn man uns lässt. Und auch wenn es einen fünften Freitag gibt, immer um kurz nach neun, es sei denn die Fortuna oder die DEG spielen und werden übertragen. Und immer daran denken, was gut ist, kommt wieder. Ja, selbstverständlich. Und Sonntag ab 18 Uhr feste die Daumen drücken, wenn es gegen Leipzig geht. Gegen Leipzig? Nö. Tschüss. Tschö. Thank you. boom, boom.